Ihr hört den anarchistischen Hörfunk aus Dresden. Jeden dritten Sonntag im Monat, 16 bis 17 Uhr. Bei Coloradio auf 99,3 und 98,4 MHz. Wir reden über anarchistische und antiautoritäre Ideen in Theorie und Praxis, Geschichte und Gegenwart. I feel even more left alone here on my own than before, and yeah. And I know that it's not only my feeling, it's kind of a collective feeling of every Iranian and abroad and in exile and in the diaspora. Ich fühle mich allein und auf mich selbst gestellt, mehr als je zuvor. Ich habe realisiert, dass ich nicht die Einzige bin. Es ist ein kollektives Gefühl von jedem Iraner, jeder Iranerin, die im Ausland leben, im Exil und in der Diaspora. Und damit herzlich willkommen zur Dezember-Sendung des anarchistischen Hörfunks aus Dresden. Das Jahr ist vorbei, ihr habt viel von uns gehört zu vielen verschiedenen Themen, die uns bewegt haben. Wir haben auch ein Feature gemacht, was ihr vielleicht schon gehört habt. Und natürlich sind die Proteste im Iran nicht an uns vorbeigegangen, obwohl wir sie nicht gleich letzten Monat adressiert haben, wo das vielleicht noch ein bisschen präsenter war. Trotzdem, es ist uns super wichtig, dazu Stimmen zu Wort kommen zu lassen. Es geht eben nicht einfach an uns vorbei und wir denken eben auch im Dezember noch ist es super wichtig, darüber zu sprechen, weil die Proteste nicht vorbei sind. Und deswegen hört ihr jetzt in der kommenden Stunde verschiedene Perspektiven von verschiedenen Menschen, mit denen wir gesprochen haben, zum Kontext der Proteste, auch ein bisschen zur Geschichte. Viel Spaß damit. Zindigi Azadi, Woman, Life, Freedom. I was told to stay quiet in a world full of noise. I was told to walk silent in a war of wicked marches. In this world I remain lost for answers. I was told to hold violence when the world kills with greed. I was put on a diet, 'cause a woman shouldn't be. I was taught compliance in the name of the sword. Is that every dream I could be free for a day? Free for a day. Free for a day. Free, not today. Not today I am silent. Pick up battles in my peace. I look to God for guidance. Not the name, but frequencies. We live, we die, we play the game. Dog eat dog, who's gonna stay sane all the way? Free for a day. Free. Von 80 bis 83 gab es die sogenannte unter Khomeini kulturelle Revolution. Genau, und das bedeutete vor allem für die Frauen, dass sie das Einverständnis ihrer Ehemänner, Väter oder Brüder brauchten, um zu arbeiten, reisen oder sich scheiden zu lassen. Abtreibungen wurden verboten, Geschlechtertrennung gab es ab dann in fast allen sämtlichen öffentlichen Bereichen. Also zum Beispiel bis heute sind auch die Busse getrennt. Männer steigen vorne ein, Frauen hinten ein. Die Darbietung von Sängerinnen wurde verboten, also weder im Funk, noch in den Medien, noch auf Datenträgern. Weibliche Armeemitglieder wurden zu Verwaltungskräften degradiert, also es gab zum Beispiel unterm Schah eine allgemeine Wehrpflicht, die auch für Frauen galt. Genau, Scheidung war ohne das Einverständnis des Ehemannes faktisch unmöglich. Frauen wurden aus der Justiz und höheren öffentlichen Ämtern entfernt. Und die strenge Kleidervorschrift, die wir gerade schon hatten, also die Zwangsverschleierung der Frau, wurde eingeführt. Nach der Revolution ähnliche Verbrechen, wie sie damals dem Schah zur Last gelegt haben. Das heißt, MonarchistInnen, Linke, Liberale, Homosexuelle, Baha'i und Freimaurer erlitten schwerste Repressionen. Geschätzt wurden in den Jahren 81 bis 85 8000 IranerInnen wegen politischen Vergehen hingerichtet. Die Zahl der Gefängniszellen verdoppelte sich unter Khomeini. Folterpraktiken, die unterm Schah verboten waren, wurden wieder eingeführt. Also try to change the society they live in, and they no longer want to, they want basically be able to live freely as women, want to have same rights as men, want to change how whatever is going on them in the society. And the only reason they can achieve this freedom is by fighting with the regime, is with overthrowing the regime, and not only the regime, but the patriarchy that is within the regime and within the society. And actually a lot of women through this movement and through this uprising got empowered. And now we can hear more women voices which were not present or which were not that strong in the society before. Frauen sind gegen diese Aspekte des Gesetzes und sie versuchen auch, die Gesellschaft, in der sie leben, zu verändern. Denn sie wollen diese Gesellschaft nicht mehr. Sie wollen grundsätzlich frei als Frauen leben können und die gleichen Rechte, wie auch Männer sie haben, bekommen. Sie wollen ändern, was auch immer in der Gesellschaft vor sich geht. Und die einzige Möglichkeit, wie sie diese Freiheit erreichen können, ist der Kampf gegen das Regime. Sie wollen einen Umsturz, nicht nur gegen das Regime, sondern auch gegen das Patriarchat, welches im Regime und in der Gesellschaft herrscht. Und tatsächlich sind viele Frauen durch diese Bewegung, durch diesen Aufstand gestärkt worden. Jetzt kommen Frauenstimmen viel mehr zu Wort, die vorher nicht präsent oder nicht so stark in der Gesellschaft vorgekommen sind. Also seit 2020 gibt es durchgehend kleinere oder größere Proteste und Streiks. Es gibt keinen Monat ohne Protest und ohne Streiks im Iran seitdem. Manchmal sogar täglich. Oh, women only in big cities, or bourgeois women from all walks of life, from different social classes, from different ethnicities. Everyone is basically in the streets. Es sind nicht nur Frauen in Großstädten oder Frauen aus dem Bürgerinnentum. Aus allen Arbeitsfeldern, verschiedensten sozialökonomischen Klassen und ethnischen Minderheiten. Jede und jeder ist auf der Straße. Heute im Interview zusammen mit Jamile und wir haben zu Jamile Kontakt aufgenommen im AZ Conny bei einem Vortrag zu den Protesten im Iran. Magst du dich mal vorstellen und uns sagen, welche Verbindung zu diesem Thema hast? Ja, gerne. Ich bin Jamile aus dem Iran. Wir wissen, dass die in Iran haben alle Probleme mit Regime. Ich bin eine aktive Frau wegen der Frauenrechte im Iran, Irak, Griechenland und in Deutschland. Ich arbeite, weil ich kenne die Rechte für Frauen. Viele Frauen leider wissen nicht ihre Rechte und deshalb ich mache freiwillig, lernen die Frauen, was ist bei ihnen Probleme und was kann tun. Und ja, ich bringe bei die Frauen Selbstbewusstsein und motiviert sein, weil das ist sehr wichtig für Frauen, wenn keine selbstbewusst und kann nicht selber entscheiden. Besonders im Iran und islamische Länder. Immer die Frauen haben keine Rechte. Ich hatte selber so viele Erfahrungen. Ich war 13 Jahre alt. Im Iran, wegen der Frauenrechte, machen wir gehaftet. Und ich war sehr klein. Nach der kurzen Zeit, mein Vater kann schaffen und mir abholen. Am 16. Ich war 16 Jahre alt und mein Vater hat gesagt, besser du verheiraten, weil die Regime macht dir Toten oder Missbrauchen. Und meine Ex-Mann war sehr schrecklich, macht mir Schlagen und ich hatte eine Kinder, mein Bauch. Und er hat mir geschlagen und das Kind leider verloren. Nach dem 2 Jahren ich geschieden mit meinem Mann, aber er macht mir immer Schlagen und sein Bruder auch immer sagte, ich versuche du nach Gefängnis gehen. Und wenn ich wollte geschieden im Rechtsanwalt, leider haben nicht die Frauen hören. Immer sagen Recht ist bei die Männer sagen Recht und Frauen haben keine Recht. Zum Beispiel im Iran hatte Kultur mit die Frauen mitbringen die Sachen für Wohnung und auch wenn wollen verheiraten manchmal schreiben alles Geschenk Gold. Ich hatte alles zurückgegeben. Ich habe gesagt, ich will nicht und meine Gold auch und auch bezahlen Geld. Dann mein Ex-Mann hat gesagt, okay, jetzt wir können geschieden. Frauen im Iran darf nicht selber entscheiden für geschieden, nur Männer. Wenn sagt nein, das nein. In diesem Zeit, nachdem ich geschieden hatte, ich gehe zum Schule. Nochmal wollte meine Schule beendet machen. Und leider, wenn im Iran eine Frau geschieden, muss aufpassen, die Männer nicht missbrauchen und benutzen. Und auch die Frauen immer wegen, darf nicht alleine in eine Wohnung haben oder zumieten. Und muss die Familie entscheiden, was soll ich machen, was soll die Frauen machen, Bruder oder Vater. Aber zum Glück, mein Bruder hat nicht für mich Entscheidung und sagt, Jamile, du musst lernen und selber entscheiden. Du bist ein Mensch. Als Mensch musst du selber entscheiden. Dieses Wort von meinem Bruder macht mich motiviert. Und ich habe gedacht, besser ich selbstbewusst sein und auch andere Frauen beibringen. Okay, also ich habe jetzt verstanden, als Frau hast du nicht die kannst du nicht entscheiden, dass du dich trennen willst oder scheiden lassen willst, sondern das muss der Mann tun. Du verlierst deinen Besitz, du darfst nicht über deinen Besitz selbst entscheiden. Mhm. Und du darfst auch keine Wohnung selber beziehen, sondern bist abhängig davon, dass Männer aus deiner Familie dir das erlauben. Ja, genau. Aber andere Probleme bei Frauen im Iran, wenn Kind hatte und darf nicht die Kind mit die Frauen bleiben, die Mutter bleiben. Manche Frauen sagen, besser bleiben bei meinen Kindern. Und die Leben macht kaputt für Frauen, weil haben keine Rechte. Ich habe schon gesagt, mein Bruder hat gesagt, du bist eine Frau und musst selbstbewusst sein. Ich versuche erst einmal als eine Frau selbstbewusst sein. Bedeutet, ich hatte eine Arbeit. Frauen im Iran bei Arbeit auch haben Probleme. Weil wenn geht eine Arbeit machen, sagen, du bist Frau, du kannst nicht. Aber ich zeige alle, ich habe alles gezeigt, ich bin Frau, aber ich kann alle machen. Ich hatte eine große Firma im Iran, aber ich hatte einen Vertrag bei einem Ämter im Grenze, weil ich transporte Sachen aus Iran nach Irak. Und alle Männer sagen, du darfst nicht hier arbeiten, du bist eine Frau. Ich habe gesagt, ja, ich bin eine Frau, aber ich hatte keine Schuld, kein Problem. Ich hatte Hijab auch. Sagen, nein, du darfst nicht hier kommen, du musst hier rausgehen. Und meine Geschäft haben zugemacht und sagen, du darfst nicht hier arbeiten. Ich war im Iran jede Woche einmal die Frauen Rechte beibringen. Und mit Frauen und mit Männern auch. Weil viele Männer kennen nicht, soll was machen. Und zum Glück so viele Leute teilgenommen bei meinen Kursen. Und das sehr gut. Nach dem 2 Monate und jemand kommt aus Etelaat. Etelaat ist für Regime, Jumhuri Islami. Und das ist Secrete Army. Und kommt bei meinem Bruder und hat gesagt, du darfst nicht die Frauen beibringen, bei Rechte. Er hat gesagt, hat angerufen bei Sepah Pasdaran. Etelaat, das ist ein Ämter, sekrete Ämter, sagt, wenn nicht, hören, schlagen und machen andere. Er hat dich bedroht. Ja. Und nachdem diese Probleme, ich habe gesagt, ja, ich mache das nicht. weil ich hatte Angst. Im Gefängnis nicht Spaß, das ganz schrecklich, ganz, ganz schrecklich. Und ich habe zugemacht, meine Klasse, meine Kurse. Dann ich mache einen Vertrag mit einem Krankenhaus. Jeden Tag für 1700 Personen Essen gekocht. Genauso wie Kita. Und einmal ein Mann, er war bei Koma. Ich habe ihn gesehen und ich habe gesagt, ich glaube, er war im Gefängnis. Das machen Schlagen. Und habe mir angerufen, immer mit einer Geheimnisnummer. Dann ruft mir, sagen Frau Nagdi. Ich habe gesagt, ja, ich bin Frau Nagdi. Sag, okay, können Sie zu uns kommen bei Etelaat? Kurze Frage. Ich war gegangen dort, war sehr schrecklich. Und ich habe gesagt, was ich gemacht habe. Sag nichts, momentan nichts. Aber wir wollen wissen, wer hat über diesen Mann gesagt im Koma. Ich habe gesagt, ich habe nicht gesagt. Und er hat gesagt, okay, aber du machst Lügen mit uns. Ich habe gesagt, nein. Und sagt, okay, nachdem viele Fragen über meine Familie, meine Bruder, alles, dann sagt, wir du darfst jetzt nach Hause gehen, aber pass auf dich. Wir gucken dich. Nachdem diese, ich bin nach Hause zurückgekommen. Ich habe gesagt, erst einmal mein Mann geht, dann ich schicke meine Kinder nach Irak. Nachdem alle, ich fahre nach Irak. Aber im Irak auch hatte sehr Probleme. Okay, das heißt, ihr seid nach und nach in den Irak geflohen? Seit 2012 bis 2014, ich war im Irak. Und wenn ich bleibe im Irak, vielleicht Toten. Mhm. Deshalb, ich muss rausgehen am Irak. Und seit 2015, ich komme. Ich habe an Deutschland angekommen. Okay, also 2015 bist du nach Deutschland gekommen und bist seitdem auch hier politisch weiterhin aktiv. Ja. Wie genau sieht deine Arbeit aus, deine politische, und wie organisiert ihr euch? Alles hier, ich hier angekommen. 9 Monate, ich kann nicht aktiv sein, weil ich war im Heim und ich kann nicht durchreden auch. Deshalb ich gar nicht so aktiv bin. Aber immer im Iran mit Telefon aktiv bin. Ich war aktiv. 2016 im Kamenz, ich hatte eine Frauengruppe angefangen. Und meine Freundin, Frau Junge, hat mir geholfen. Und auch ich freiwillig arbeite im Heim. Und mit Frau Junge, weil viele Ausländer hatte Probleme. Dann, ich war am 2017 nach Dresden eingezogen. Und zusammen hier auch andere Gruppe, eine internationale Gruppe angefangen. Und jetzt, wir auch wollen unterstützen für Frauen, die Geschäfte eröffnen. So eine Art wirtschaftliche Unterstützung, genau. Beziehungsweise sich selbstständig machen. Genau, ja. Mhm. Weil wir wollen die Frauen keine Angst haben und können selber entscheiden für Arbeit auch. Mhm. Hier haben manche Frauen Angst wegen Arbeit, wegen Integration und andere. Wir wollen ihnen helfen und schieben zu arbeiten. Und auch wir unterstützen Iran manchmal bei Demo und wegen dem Regime. Und besonders diese drei Monate ist sehr schlimm bei Iran. Wir nicht nur gegen Hijab. Hijab ist ein Grund, aber anderer Grund ist wichtig. Frau in Iran keine Rechte. Die Menschen im Iran wegen Rechte von Frauen Demo machen und auf der Straße töten. Dass nicht nur Frauen, die Kinder keine Rechte. Schlagen die Kinder in Schule, viele Schule geheftet. Die Männer keine Rechte, die Frauen keine Rechte. Und Welt auch, Umweltschutz keine. Und Tier auch. Zum Beispiel vor vier Monaten haben 2000 Hunde getötet. Und nur Regime Jamhuri Islami wollte die Geld verdienen für sich, nicht für Menschen im Iran. Iran ist ein reiches Land, aber leider jetzt die Menschen kein Geld für Lebensmittel. Die Menschen im Iran leider keine Leben jetzt. Wir haben keine ruhige Zeit, alle iranische Leute im draußen und im Iran. Am Nacht mehrmal wir aufgestanden und gucken unsere Handy. Was ist Nachricht? Was ist schlechte Nachricht? Jetzt Kinder im gehaftet ab 13 Jahre bis 18 Jahre. Viele Kinder mit Kopf, wenn mit Waffen oder schlagen ihnen. Mit Kopfschuss getötet, meinst du? Ja. Wir haben schlechte Zeit. Und wie können wir hier unterstützen? Was brauchen die Menschen im Iran? Immer wir sagen, bitte Botschaft Iran machen zu. Keine Vertrag mit Iran. Nicht Sachen verkaufen für Iran. Nicht unterstützen die Regime von Iran. Und auch die Familie von Regime muss zurückgehen nach Iran. Die Kinder von Präsident und andere Leute für Regime Jamhuri Islami, alle sind im USA und Kanada und andere Länder machen sehr Spaß und viel Geld haben und eine moderne Leben haben. Aber haben viele Geld geklaut aus Iran. Milliarden muss zurückgeben. Also wenn es die Forderung an die Regierungen anderer Länder aufzuhören, in wirtschaftliche Beziehungen zu gehen und Kontakt zu halten. Ja, genau. Gibt es weitere Möglichkeiten? Also die Frage ist, wie können, also du hast ja vorhin was dazu gesagt, wie auf politischer Ebene geholfen werden kann, aber wie kann konkret auf Kleinleute sozusagen, wie können wir helfen? Manche Leute, wenn haben Angst, kann nicht Krankenhaus gehen. Zu Hause bleiben und ehrenamtlich die Arzt oder Krankenschwester kommen und ihnen geholfen. Aber keine Medikamente. Brauchen Medikamente oder Lebensmittel. Lebensmittel. Und auch Kleidung. Weil viele Leute haben keine Arbeit. Viele Leute haben lange dauerte nicht monatliche bekommen. Das heißt, es sind also nicht nur die Frauenrechte das Problem, sondern generell Menschenrechte. Genau. Also an den Frauenrechten entzündet sich gerade der Protest sozusagen. Aber eigentlich ist das Problem noch viel umfangreicher. Ja, dass im Iran nicht nur nur Frauen, aber jetzt alle. Alle Leute im Iran. Protestieren, ja. Und jetzt sagen wir, Mullah muss weg. Harum ad zemestu Shekofte baharu Gol yesorch khorshid bazum adushab shod korizu Gol yesorch khorshid bazum adushab shod korizu Ku halal zaran lale habi daran Tu ku hadaran gol gol gol aftab mikala Tu ku hadaran Circulez mes gueules sari sinun ya sari me khang pe akhchin shme khak siro garag pe sari sinun ya sari me khang pe akhchin shme khak siro garag pe Und willkommen zurück beim Anarchistischen Hörfunk aus Dresden. Wie ihr gemerkt habt, spielen wir heute ganz viel iranische Musik, was auch auf das Thema der Sendung schließen lässt. Wir beschäftigen uns mit den Protesten im Iran, auch mit der Geschichte. Ihr habt gerade einen sehr persönlichen Abriss bekommen von der Geschichte von Jamileh, die von Raya interviewt worden ist. Jamileh trifft sich mit einer Frauengruppe im Internationalistischen Zentrum im Zentralwerk in Dresden. Wenn ihr selbst Interesse habt als Iranerin oder ich, wie ich es verstanden habe, sind es also eine internationalistische Frauengruppe, also auch viele andere Menschen und Frauen da willkommen. Könnt ihr gerne über das IZ Kontakt mit ihnen aufnehmen. Zendigi Azadi, Woman, Life, Freedom. Perhaps you know that the demonstrations taking place in more than 100 cities in Iran, so that's pretty scattered all over the country, from Kurdistan to Balochistan, from south part of Iran to north part of Iran, from big cities to small cities. Basically, everyone is out and protesting. Die Demonstrationen finden in über 100 iranischen Städten statt. Sie sind im Land sehr weit verstreut, von Kurdistan, Balochistan, vom Süden des Iran bis hin zum Nordiran. Große Städte, kleinere Gemeinde. Grundsätzlich ist jeder draußen und protestiert. Der Proteste aktuell der Tod der 22-jährigen Jina Mahsa Amini, einer iranischen Kurdin, die im Polizeigewahrsam gestorben ist. Und zwar am 13. September wurde sie von der iranischen Moralpolizei in Teheran auf ihr Kopftuch angesprochen und festgenommen. Der Vorwurf lautete, es sei viel zu viel Haar zu sehen und das sei unislamisch und unsittlich. Als sie entlassen wurde, befand sie sich im Koma und verstarb wenige Tage später. Oh, my God. is noticeable is women present on the street. Maybe it's due to the slogan, or maybe it's due to the fact Gina was a woman who was killed, and a lot of women in Iran identify themselves with Gina's destiny because they're being kidnapped on the streets daily by hijab police, literally kidnapped, being treated like criminals only for not having proper hijab by a misogynist, anti-woman state and thus police forces. Was bemerkenswert ist, die Präsenz der Frauen auf den Straßen. Vielleicht ist es dem Slogan zuzuschreiben oder dem Fakt, dass Gina Masha Amani eine Frau war, die ermordet wurde, und viele Frauen im Iran identifizieren sich mit dem Schicksal von Gina. Sie wurden tagtäglich direkt von der Straße durch die Hijab-Police entführt, wurden durch einen misogynen, frauenfeindlichen Staat sowie Polizeikräften gefangen gehalten, wie Schwerkriminelle behandelt, weil sie den Hijab nicht ordnungsgemäß getragen haben. Zentrale Organisation, muss man auch sagen, die ArbeiterInnen in Iran sind tatsächlich über die letzten Jahre, in denen es so viel zu Streiks kam, auch entsprechend leicht mobilisierbar. Also es braucht irgendwie gar nicht so eine große Führung oder so. Es kommt sehr häufig zu Streiks, weil sie das irgendwie schon gewohnt sind durch diese sozialen Forderungen, die sie in die letzten Jahre immer probiert haben zu stellen. First of all, I want to say that it's a revolutionary movement, because revolution happened at a point and revolutionary moment goes on for a while. And to me, it can be described as a revolutionary moment at the moment, because it haven't happened and it might be hijacked through time, like perhaps in the future. We can go back to it later. But I think we can agree that it's a revolutionary movement. And it has this very strong female character. First of all, women are on the streets, women who was always, they're always second gender. But if you look at Iran's law, you see that there's an, when it comes to men and women, right, there's a huge gap. Ich würde gerne anmerken, dass es eine revolutionäre Bewegung ist. Eine Revolution geschieht zu einem Zeitpunkt und eine revolutionäre Bewegung umfasst einen Zeitraum, der auch noch stattfindet. Bisher ist es noch nicht passiert und der Moment lässt es offen, dass es in der Zukunft so sein könnte oder es so bleibt, wie es in der Vergangenheit war. Der Protest hat einen starken weiblichen Charakter, denn es sind die Frauen, die auf der Straße sind. Sie sind aufgrund ihres Geschlechts Menschen zweiter Klasse. Wenn man sich die iranische Gesetzgebung ansieht, bezüglich Männer- und Frauenrechte, da ist eine große Kluft vorhanden. See that there is also some sort of awareness in the society that women and LGBTQ community try to still go strong with their demand and say that this is the time we have to talk about this demand, not later, not future. You have to listen to us now. Wir können auch sehen, dass das Bewusstsein in der Gesellschaft zunimmt, dass Frauen und die LGBTQI Community zusammengehören und füreinander kämpfen. Zu sagen, es ist die Zeit, wir müssen über unsere Lebensrealitäten reden, einfordern, nicht später, nicht irgendwann in der Zukunft. Sie sollen uns jetzt zuhören. We face a patriarchal society that that by itself women and LGBTQ community are suppressed in. For example, a lot of misogyny goes on in the society against women. Femicide rate is high. Transgenders being killed by their relatives just because they're ashamed of them, just because they're ashamed of them not being a boy, not being a girl, as they, I don't know. Wir sind einer patriarchalen Gesellschaft ausgesetzt, die Frauen und auch die LGBTQI-Community unterdrückt. Zum Beispiel gibt es eine Menge an misogynen Übergriffen. Die Femizidrate ist hoch. Transpersonen werden von ihren Verwandten ermordet. Nur weil die Angehörigen sich für deren Identität schämen, weil sie nicht ihrem zugeordneten Geschlecht bei der Geburt identifizieren können. Die Proteste halten nun 3 Monate schon an und sie begannen mit dem Mord an der kurdischen Iranerin Jina Amani, die 22 Jahre alt war. Und das war Mitte September. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Activist New Agency gibt an, dass es in mehr als 160 Städten zu Demonstrationen gekommen sei. Es kommt zum Beispiel auch zu Streiks in Öl- und Gaskonzernen, um die Wirtschaft zu schwächen. Selbst Bazare, weitere Geschäfte des alltäglichen Bedarfs bleiben geschlossen. Am 9.12.2022 wurde das erste Todesurteil in Bezug auf die derzeitigen Proteste an Mohsen Shekari, der gerade 23 Jahre alt war, vollstreckt. Das zweite Todesurteil in Bezug auf die Proteste wurde am 12.12. gegen Majid Reza R. in Mashhad vollstreckt und er wurde gehängt. Laut Amnesty International richtet nur China mehr Menschen hin als der Iran. Zum Beispiel im Jahr 2021 wurden 341 Menschen hingerichtet. Schätzungen von verschiedensten Menschenrechtsorganisationen liegen derzeit bei 496 Demonstrantinnen, die getötet worden sind. Und mehr als 18.000 wurden verhaftet. Die Verhaftungen betreffen alle Klassen, ethnische Minderheiten, alle Geschlechter, alle Generationen. Und trotzdem gehen sie jeden Tag auf die Straße und kämpfen für ihre Freiheiten. Auch wenn wir gerade in der Vorweihnachtszeit stecken, ist es wichtig, weiterhin nach Iran zu schauen und den RevolutionärInnen unsere Solidarität auszusprechen. Informiert euch über das aktuelle Geschehen und auch über und wann Proteste in deutschen Städten stattfinden. Wie Jamili sagte, Mullah muss weg. Unsere Quellen, die in unserem heutigen Beitrag zu Wort kamen, waren die einen Vortrag im AZ Conny im September diesen Jahres gehalten hat, Baharek aus der Sendung Number 43, Nummer 43, Feminist Perspective on the Revolution in Iran and the Iranian Diaspora, die ihr auf a-dresden.org nachhören könnt, sowie Jamili, mit der Raja ein Interview geführt hat. Spenden könnt ihr an Haiva Sor Agoristane entrichten. Die Bankverbindung findet ihr auf deren Start-Homepage ganz unten. Den Link und weiterführende Sendungen könnt ihr in unseren Shownotes nachlesen. Die Musik haben wir von der Sendung gehörten InterviewpartnerInnen bekommen und verlinken sie euch ebenfalls. Dann sind die woman, life, freedom. I was told to stay quiet in a world full of noise. I was told to walk silent in a war of wicked marches. In this world I remain lost for answers. I was told to hold violence when the world kills with greed. I was put on a diet, 'cause a woman shouldn't be. I was taught compliance in the name of the sword. Is that every dream I could be free for a day? Free, free for a day. Free. In my peace, I look to God for guidance. Not the name, but frequencies. We live, we die, we play the game. Dog eat dog, who's gonna stay sane all the way? Free for a day. Free, free for a day. Free for a day. Not today. What they say to me is that they don't want this system anymore. They want democracy. I mean, they don't believe in their reform and their rights. Iran's government is a dictatorship. If a dictatorship opens for reform, for being transformed, it's not being a dictatorship. Reform and dictatorship doesn't go together. So this is something not possible. We cannot make this government to become a democratic government, because it is not in its, in its basis. It's a dictatorship. Like the moon, she gone through phases of emptiness to full. You don't have to hold on to the painter, hold on to the fuel. How can I not be biased when one and one was made to? The world revolves around itself, and so do you, around you. I guess you gotta figure it out for the time and place, age and state. Except you need to bleed in the dead palms of rage. This is just another glitch. One day, you will understand how to be a real man in the womb of a woman.